Erster, ich muss mich rühmen, obwohl es eigentlich keinen Nutzen bringt, deshalb werde ich nun über Visionen und Offenbarungen des Herrn sprechen. Zweiter, ich kenne einen Menschen in Christus, der vor 14 Jahren bis in den dritten Himmel gehoben wurde, wobei nur Gott weiß, ob dies im Körper oder außerhalb geschah. Dritter, ich weiß sicher von diesem Menschen, dass er an einen besonderen Ort gebracht wurde, auch wenn ich nicht sagen kann, wie das genau passierte. Vierter, er wurde in das Paradies entrückt und hörte dort Worte, die so geheimnisvoll sind, dass kein Mensch sie wiedergeben darf. Fünfter, über diesen Menschen will ich mich rühmen, aber was meine eigene Person betrifft, werde ich nur über meine Schwachheiten sprechen. Sechster, wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich kein Narr, weil ich die Wahrheit sage, dennoch halte ich mich zurück, damit niemand mehr von mir denkt, als er sieht oder hört. Siebter, damit ich wegen der großartigen Offenbarungen nicht überheblich werde, wurde mir ein Leiden gegeben, das mich wie ein Bote des Satans quält. Achter, wegen dieses Leidens habe ich den Herrn dreimal inständig gebeten, dass er es von mir wegnimmt, damit ich davon befreit werde. Neunter, er aber antwortete mir, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft zeigt sich am besten, wenn du schwach bist. Zehn. Deshalb freue ich mich über meine Schwachheiten und Verfolgungen für Christus, denn gerade wenn ich menschlich schwach bin, bin ich in ihm stark. Elfter, ich habe mich wie ein Narr verhalten, aber ihr habt mich dazu gezwungen, obwohl ich eigentlich eure Anerkennung verdient hätte. Zwölfter, die Zeichen eines echten Apostels wurden bei euch durch große Geduld sowie durch Wunder und kraftvolle Taten bewiesen. Dreizehnter, in welcher Hinsicht wurdet ihr schlechter behandelt als andere Gemeinden, außer dass ich euch finanziell nicht zur Last gefallen bin? 14. Nun bin ich bereit, euch zum dritten Mal zu besuchen, und ich werde kein Geld verlangen, weil ich euch als Menschen gewinnen will. 15. Ich bin gerne bereit, alles für euch zu opfern, auch wenn es scheint, dass ihr mich weniger liebt, je mehr ich euch liebe. 16. Es mag sein, dass ich euch nicht direkt belastet habe, aber manche behaupten, ich hätte euch mit List und Betrug gefangen. 17. Habe ich euch etwa durch einen der Männer ausgenutzt, die ich zu euch gesendet habe, um euch im Glauben zu unterstützen? 18. Ich habe Titus gebeten, zu euch zu kommen, und einen anderen Bruder mitgeschickt. Hat Titus euch etwa in irgendeiner Weise ausgenutzt? 19. Denkt ihr die ganze Zeit, dass wir uns vor euch rechtfertigen wollen? Wir reden vor Gott in Christus und tun alles nur für euren geistlichen Aufbau. 20. Ich fürchte nämlich, dass ich euch bei meiner Ankunft nicht so vorfinde, wie ich es hoffe, und dass es stattdessen Streit, Eifersucht und Unordnung gibt. 21. Ich habe Angst, dass Gott mich bei meinem Besuch wegen euch demütigt und ich über viele trauen muss, die ihre Sünden und Unmoral nicht bereut haben.